Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Das Tröstliche der großen Kunstwerke liegt weniger in dem, was sie aussprechen, als darin, dass es ihnen gelang, dem Dasein sich abzutrotzen. Hoffnung ist am ehesten bei den Trostlichen. Der Dadaismus wollte die Kunst wegschaffen, ohne sie zu verwirklichen. Und der Surrealismus wollte die Kunst verwirklichen, ohne sie wegzuschaffen. Die seitdem von den Situationisten erarbeitete kritische Position hat gezeigt, dass die Wegschaffung und die Verwirklichung der Kunst die unzertrennlichen Aspekte ein und derselben Aufhebung der Kunst sind. Aufgabe von Kunst heute ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen. Künstlerische Produktivität ist das Vermögen der Willkür und Unwillkürlichen. Kunst ist Magie, befreit von der Lüge wahr zu sein. Da die Kunstwerke nur immer von den Fetischen abstammen. Weimar. Kunst, Spektakel, Revolution. Die Veranstaltungsreihe Kunst, Spektakel und Revolution, welche am 16. April begann und in weiteren 7 Abendveranstaltungen bis Juli diesen Jahres ihren Lauf nehmen wird, beschäftigt sich theoretisch mit dem Verhältnis zwischen den Avantgarden der Kunst und den revolutionären Bewegungen. In dieser Ausgabe senden wir den Mitschnitt des Vortrags von der Avantgarde zur Selbstreferenzialität. In diesem historisch ausgerichteten Vortrag zeigt Martin Büsser, Mitherausgeber der Zeitschrift Testcard und Mitarbeiter im Ventilverlag, wie sich die künstlerische Avantgarde im 20. Jahrhundert entwickelt hat, welcher Avantgarde-Begriff den Strömungen zugrunde lag und welche Bewegungen sich auf je eigene Weise mit dem Spannungsverhältnis zwischen Kunst und Politik auseinandergesetzt haben. Anschließend beschäftigt er sich mit den Problemen, die mit dem Aufkommen einer Post-Avantgarde zutage treten. Avantgarde selbst in der bildenden Kunst konnte natürlich aufkommen, erst im Zuge von gewissen gesellschaftlichen Entwicklungen, zu denen zählt unter anderem die Industrialisierung und die Entwicklung des Bürgertums in dem Sinne, dass dann auch die Kunst frei wurde, sich dem Staat oder der Kirche andienen zu müssen. Und insofern die Vorboten der historischen Avantgarden, die man ja im 20. Jahrhundert eigentlich ansiedelt, finden sich im Grunde schon im 19., nämlich da, wo das künstlerische Sujet plötzlich losgelöst war von einem religiösen oder staatstragenden Bildprogramm. Also die reine Landschaftsmalerei war im Grunde schon eine Provokation aus der Sicht des, sagen wir mal, frühen 19. Jahrhunderts, weil hier jetzt nicht mehr irgendwie etwas repräsentiert wurde, keine Macht repräsentiert wurde, sondern das Sujet frei war und in der Hand des Künstlers lag, welches Sujet er wählt. Wenn wir allerdings von Avantgarde sprechen, meinen wir eigentlich meist zwei bedeutsame Phasen in der Kunstgeschichte, nämlich die zu Beginn des 20. Jahrhunderts und dann eine Phase nach dem Zweiten Weltkrieg, von der man sich streiten kann, wie lange sie ging. Also ob sie von den 50ern bis in die 70er Jahre ging oder länger. Wir werden, wie gesagt, heute Abend ein paar Theorien hören, die eher suggerieren, dass im Grunde die Hochphase der zweiten Avantgarde auch schon in den frühen 70er Jahren vorbei war. Also dass im Grunde dann schon sowas wie die Postmoderne oder die Neo-Avantgarde begann. Jetzt wäre die Frage, wie definiert sich Avantgarde? Hierzu ist übrigens auch die Theorie der Avantgarde von Peter Bürger relativ hilfreich, weil sie einem zumindest so ein bisschen diese Grunddefinitionen an die Hand gibt, aber die sind sowieso schon im Grunde ja Konsens. Nämlich für Avantgarde konstitutiv ist unter anderem, dass meist das Auftreten nicht mehr in, von Einzelpersonen ausgeht, die sich sozusagen als Einzelkünstler sehen, sondern sie sehen sich als Gruppenstrukturen. Das Kollektiv wird zunehmend wichtig im frühen 20. Jahrhundert. Wir wissen das ja alle, Gruppen wie der Blaue Reiter, der Dadaismus, der Futurismus, die Zeit der Ismen, wie es so schön heißt. Und damit einhergehend auch zumindest bei den radikaleren Avantgarden, wie zum Beispiel bei Dada, der Angriff auf die Vorstellung vom klassisch genialischen Künstler, der alles aus sich selbst heraus schöpft und sich selbst genug ist. Was allerdings, das greife ich gleich vorweg, zu einer ziemlich paradoxen Situation führt. Man nehme zum Beispiel Marcel Duchamp. Duchamp war sicher einer der radikalsten Kritiker des genialischen Künstlerbegriffs, was er mit seinen Readymates ja auch ganz klar zum Ausdruck bringen wollte. Andererseits wissen wir aus der Rezeptionsgeschichte, dass es kaum einen Künstler gibt, der im Laufe des 20. Jahrhunderts und bis in die Gegenwart hinein im Grunde so verehrt und zitiert wird wie eben jener Marcel Duchamp, der genau dies im Grunde bekämpft hat. Also das geht in der Rezeption von einer Aktion wie das Schweigen des Marcel Duchamp wird überbewertet von Joseph Beuys bis hin zur Appropriation Art, wenn man so will, von Künstlern und Künstlerinnen wie Louis Lawler, die im Grunde alle immer wieder an das große Referenzsystem Marcel Duchamp anknüpfen. Insofern haben wir hier schon in dieser frühen Avantgarde diesen Grundwiderspruch, der aber natürlich auch schwer aufzulösen ist. Sobald ein Künstler ein Werk ausstellt, selbst wenn er es im Namen einer Gruppe tut, sofern er es sogar wenn er es anonymisiert, was im Fall des Pissoirs von Duchamp der Fall war, was er mit R. Mutt unterschrieben hat und nicht mit seinem bürgerlichen Namen, selbst dann gibt es die Zuschreibung, selbst dann kann das nachträglich eben ja wieder im Sinne eines großen künstlerischen Subjekts rezipiert werden. Auch wichtig für die Avantgarde ist das manifesthafte Auftreten, also dass die Gruppe ein Programm hat. Das kann ein konkretes Manifest sein, ein niedergeschriebenes Manifest, wie das im Fall der Futuristen der Fall war, oder auch der Blaue Reiter hat ja ein Riesenmanifest hinterlegt, eigentlich ein ganzes Buch. Es kann aber auch eher so eine Art, es gibt zum Beispiel kein Fluxus-Manifest in dem Sinne, aber so eine Art manifesthaftes Auftreten, wo man klar sieht, diese Leute stehen für eine bestimmte Haltung, stehen für eine bestimmte Ästhetik gegenüber der Gesellschaft und gegenüber dem Kunstmarkt. Was Peter Bürger nennt, was allerdings jetzt nicht für alle Avantgarden sicher zutreffend ist, ist das Prinzip der Collage, Demontage, der Sinnzertrümmerung und der Negation bestehender Werte. Also insofern haben die Avantgarden, obwohl sie in der Regel selbst aus einem bürgerlichen Kontext kommen, es schon abgesehen, bürgerliche Grundwerte in Frage zu stellen und mit diesen Grundwerten natürlich auch den Kunstmarkt und die Art und Weise, wie dieser Markt geregelt ist. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, der letzte Punkt eigentlich, der für fast alle Avantgarden zutrifft seit dem frühen 20. Jahrhundert, nämlich der Versuch, die Trennung zwischen Kunst und Leben aufzuheben, sozusagen einen Zusammenfall von Kunst und Lebenspraxis zu bewirken. Darauf werde ich nachher noch zurückkommen, weil das tatsächlich das Wichtigste ist und das Schwierigste. Was zu dem führt, wo die Avantgarden sich immer wieder verheddert haben, weil sie einerseits ästhetisch auftreten, andererseits aber im Grunde an ihrer eigenen Abschaffung arbeiten. Also wenn ich sage, das Ziel muss sein, die Kunst und die Lebenspraxis in eins fallen zu lassen, dann müsste ja im Grunde die Kunst irgendwann verschwinden, weil sie dann irgendwann Teil der Lebenspraxis ist und nicht mehr sich als Kunst sozusagen museal zeigen. Und da kommt dann immer wieder die Frage auf, wie weit konnte diese radikale Zusammenführung überhaupt getrieben werden in einer kapitalistischen Gesellschaft, die Werke braucht, das Werk sozusagen als Material, als Fetisch, wenn man Marx jetzt bemühen will, weil nur dieses Werk dann eben handelbar, tauschbar und verkaufbar ist. Also war letztlich der Versuch der totalen Ineinsführung von Lebenspraxis und Werk insofern ja aufgrund der kapitalistischen Strukturen schon im Grunde zum Scheitern verurteilt, weil irgendwie mussten dann doch irgendwelche Werke geschaffen werden, um als Künstler zu überleben und selbst radikalste Formen zu sagen, wir schaffen überhaupt nichts Materielles mehr, sondern nur noch temporäre Sachen. Man denke zum Beispiel an Konzeptkünstler, die dann nur so etwas gemacht haben wie, ich verfolge Menschen auf der Straße für eine Stunde und das ist meine Aktion. Und außer mir, der ich einen Fremden verfolge, weiß das niemand, dass es eine Kunstaktion ist, nicht mal der Fremde, weil der denkt, er wird tatsächlich von irgendjemandem verfolgt. Aber selbst das ist natürlich, sobald es als Aktion niedergeschrieben wird, eine Aktion, also im Bewusstsein der Öffentlichkeit, dann eine Aktion und als solche ausstellbar beziehungsweise ja, historisierbar und musealisierbar. Zumal es von fast all diesen Aktionen Fotografien, wenn nicht sogar Filmaufnahmen gibt. Also was wären zum Beispiel die Wiener Aktionisten ohne die ganzen Filme, die es nun mal von ihnen gibt? Und das sind dann eben die hinterlassenen Werke. Bevor man sich aber weiter Gedanken macht über diesen Punkt, was das heißt, Aufhebung von Kunst und die Kunst in die Lebenspraxis führen, muss natürlich vorweggenommen werden, dass Avantgarden nicht automatisch progressiv sind, zumindest nicht automatisch in einer humanistischen oder emanzipatorischen Form nach vorne weisend. Das bekannteste Beispiel ist der Futurismus, wo Fortschritt ja zum Teil eben auch als Krieg gesehen wurde, als Huldigung an die Maschine und der Krieg auch von Marinetti zumindest, als Mittel zur Zerstörung des Alten und zum Neuaufbau des Neuen begriffen wurde. Marinetti, der sich dann ja tatsächlich den Faschisten an den Hals geworfen hat, ist vielleicht ein Extrembeispiel, aber deutlich wird das, dass Avantgarden durchaus rein positivistisch sein können, ohne jede emanzipatorische Ausrichtung, vielleicht eher sogar an seinem Kollegen Luigi Russolo, der neben seiner Malerei begeisterter Musiker und Klangforscher war und als einer der ersten eben auch geräuschhafte Musik gemacht hat, sogenannte Intonarumori, die Explosionen, Blitze, Donner durch Schwachstrom erzeugen konnten. Und von ihm gibt es ein Manifest, die Kunst der Geräusche, in dem es ein Kapitel gibt, in dem er seine Zeit im Ersten Weltkrieg beschreibt, wo er völlig manisch, im Grunde nur notiert, wie die einzelnen Schrapnells, Bomben, Einschüsse und so weiter klingen und wie man die nutzbar machen kann eben für eine zukünftige avantgardistische Musik. Und das ist schon sehr erschreckend, also wie jemand tatsächlich in diesem Kapitel völlig ausblendet, was dieser Krieg bedeutet hat für die Beteiligten an Schmerzen, an Verlusten. Dieser ganze menschliche Faktor ist ausgeblendet. Ihn interessiert das Ganze nur als akustisches, avantgardistisches Phänomen. So gesehen kann man wohl davon sprechen, dass es auch eine reaktionäre oder vielleicht sogar inhumane Avantgarde gibt oder Zweige der Avantgarde, die eben nicht unbedingt auf progressiv-revolutionäre Weise ausgerichtet waren. So wie es auch immer in der Avantgarde esoterische Tendenzen gegeben hat, zum Beispiel im Expressionismus, den ich schon als avantgardistische Strömung nennen würde, der allerdings nicht radikal oder nie radikal mit diesem Bild des genialischen Künstlers brechen wollte, auch gar nicht konnte, weil eine der Grundideen des Expressionismus ist ja, nun kann endlich der einzelne Künstler sein Inneres nach außen stülpen, die Außenwelt selbst ist nicht mehr das Wichtige, nicht das, was da draußen passiert und was wir sehen, sondern was meine Seele sozusagen, die Künstlerseele nach außen trägt. Und hier wurde, glaube ich, der genialische Mythos vom Künstler fast noch verstärkt. Und das ist eine Strömung, die sich auch wiederum parallel zu diesen Anti-Künstlerbewegungen wie Dada und so weiter bis in die Gegenwart hinein immer wieder findet. Also der Expressionismus hat im Sinne eines genialischen Künstlertums immer wieder eine Renaissance erfahren. Man denke nur an Jackson Pollock in der Nachkriegszeit. Man denke aber jetzt auch an heutige Maler wie Peter Doig oder einige auch der Leipziger Schule, die fast auch wieder mit demselben Vokabular beworben werden, dass hier eben eine Meisterhand am Werke ist und ähnliches. Eine gewisse Paradoxie in all dem findet sich dann übrigens auch bei dem in Deutschland bekanntesten Avantgarde-Künstler der Nachkriegszeit, nämlich bei Joseph Beuys. Einerseits erfüllt Beuys im Grunde dieses radikale Denken, was wir von der Avantgarde kennen, nämlich dieser Versuch, Politik, Alltags, Lebenspraxis und Kunst in eins fallen zu lassen, die Idee der sozialen Plastik, Beuys Postulat, dass jeder Mensch im Grunde Künstler sein soll. Andererseits aber bezieht sich alle Kunst, die Beuys selbst beschaffen hat, radikal auf ihn selbst, auf seine Biografie, Filz und Fett als Grunderfahrung, die er gemacht hat, als er eben als Soldat im Zweiten Weltkrieg abgestürzt ist und dann gepflegt wurde. Und auch sein Anspruch, als Schamane aufzutreten. All diese Sachen hinterlassen, wenn man sich mit Beuys beschäftigt, ein ziemlich ambivalentes Bild von jemandem, der einerseits eine soziale Utopie der Gleichheit hatte und andererseits sich selbst doch sehr stark als fast charismatisch schillernde Heiligenfigur in den Mittelpunkt gestellt hat. Aber vielleicht ist das genau dieser Grundwiderspruch, der in der Avantgarde häufig zu finden ist und es so schwer macht, weil es selten Künstlerpersönlichkeiten gab, die sich tatsächlich zugunsten des Kollektivs völlig in den Hintergrund gestellt haben. Die radikalsten Avantgarde-Bewegungen der beiden Phasen, also sprich der vor dem Zweiten Weltkrieg und der nach dem Zweiten Weltkrieg, dürften der Dadaismus und danach die Situationistische Internationale gewesen sein. Auf Dada will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, weil ich denke, dass das in unserem kulturellen Wissen sehr, zumindest in unserem Kreis, jetzt verankert ist. Interessant ist allerdings, dass die Situationistische Internationale eigentlich erst so in den letzten, 15 bis 20 Jahren tatsächlich breiter wahrgenommen wurde als wichtige Avantgarde-Bewegung. Und zwar deswegen, weil sie lange Zeit deswegen im Kunstkontext keine Rolle spielte, weil sie kaum Werke hinterlassen hat. Sie spielte in den 60er Jahren eher eine Rolle im Politkontext, weil die Situationisten sehr stark die Unruhen in Paris 68 sozusagen mit beeinflusst haben. Aber im Grunde waren die 1957 in Paris gegründete Gruppe rund um Guy Debord schon eine Künstlergruppe, man müsste beinahe sagen Anti-Künstlergruppe, ähnlich wie Dada. Das Interessante nur, dass sie eben insofern radikal avantgardistisch waren, als es ihnen tatsächlich nicht mehr primär darum ging, Kunstwerke im klassischen Sinne zu hinterlassen, sondern Lebenspraxis zur Kunst zu erklären. Also was gibt es? Es gibt ein paar Filme von Debord, Antifilme müsste man fast sagen. Es gibt sehr viele Manifeste, es gibt ein paar Collagen, meistens aus Comicstrips erstellt. Und das ist alles, was man von den Situationisten ausstellen kann. Es gibt bildende Künstler, die der Gruppe angeschlossen waren. Costor, Asger Jorn, die Gruppe Spur in München. Aber mit denen hat sich der Kern der Situationisten, vor allen Dingen Guy Debord, der sehr, ich sag mal, bildkunstfeindlich war, schon sehr früh zerstritten. Also wenn man den Kern der Situationisten nimmt, hat man fast keine Kunstwerke, aber sehr viele Ideen, die eigentlich fast versucht haben, die radikale Antikunst-Avantgarde von Dada nun endlich in die Praxis umzuführen. Weil Situationismus, dieser Begriff, kam im Grunde von der Idee, sein eigenes Leben in Situationen zu bringen. Zum Beispiel dieses Experiment, mit einem Stadtplan von London durch Paris zu gehen. Also im Grunde sich damit mit einem völlig fremden Stadtplan in einer anderen Stadt in Situationen zu begeben, in die man sich sonst nicht begeben würde. Und sozusagen in der alltäglichen Lebenspraxis in seinem Leben als lebendiges Kunstwerk auf neue Situationen zu treffen, auf neue Leute zu treffen. Der kommunikative Aspekt wird immer wichtiger. Und natürlich die Idee, die von Marx übernommen wurde, also Guy Debord ist im Grunde Marxist, der hat das Buch geschrieben, Die Gesellschaft des Spektakels, den öffentlichen Raum zu knacken und sich selbst wieder anzueignen. In der Gesellschaft des Spektakels geht es sehr stark darum, dass der öffentliche Raum im Grunde ein reiner Konsumraum geworden ist, in dem es kaum mehr Platz gibt für direkte, sinnliche Erfahrungen, für radikale Erfahrungen, für kommunikativen Austausch. Und die Idee der Zweckentfremdung, wie die Situationisten das nannten, also diesen Raum durch dieses Umherschweifen Zweck zu entfremden, ging so weit, dass einige der Situationisten auch radikale Architekturutopien entwarfen, die, wie man sich denken kann, nie umgesetzt wurden. So zum Beispiel New Babylon, die Idee, schwebende Städte zu bauen, in denen es keine Trennung mehr gibt zwischen öffentlichem und privatem Raum. Also wo kein Mensch mehr irgendwie Besitz hat, sondern wo jeder ständig irgendwo schlafen kann, mit irgendwem irgendwo zusammentreffen kann. Das ist natürlich eine radikale Sozialutopie, die sich auf dem Papier schön liest, aber so weit war, ja, oder so weit ist die Menschheit noch nicht. Was bei den Situationisten eine wichtige Rolle spielt und im Grunde auch bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht, ist das Konzept oder man kann es Konzept nennen, der Bohème, nämlich, dass immer mehr auch das eigene Leben als Kunstwerk stilisiert wird, dass man wegkommen will von Werken, die musealisierbar sind. Es gibt da einen schönen Ausspruch von Robert Filliou, einem Künstler der Fluxusbewegung. Es ging nicht um Kunst, sagt er, sondern es ging darum, Gleichgesinnte zu treffen und mit ihnen zu kommunizieren. Vergleichbar ist es ja auch das Leben der Beatpoeten. Also ich meine, warum sind Jack Kerouac, William Burroughs und Allen Ginsberg bis heute so interessant? Wenn wir ehrlich sind, ich stelle diese These jetzt mal ketzerisch auf, nicht wegen ihrer Werke, weil so viele tolle Bücher haben sie auch nicht hinterlassen, sondern wegen ihres Lebens, wegen der Legenden, die sich darum ranken, wie sie in Greenwich Village eben aufgetreten sind zu Jazzbegleitung, wie Burroughs seine ganzen Drogenerfahrungen gemacht hat und so weiter. Und derjenige, wo sich das, glaube ich, am meisten herauskristallisiert, dass er es geschafft hat, Leben als Kunstwerk und Kunst zusammenzubringen, war sicher Andy Warhol, der sich und seinen ganzen Freundeskreis rund um die Factory als 24 Stunden Kunstwerk zu inszenieren verstand. Auf der einen Seite war Warhol Dekorationskünstler, der super verstand, den Markt mit Fließbandarbeit zu versorgen und damit eben auch selbst sehr gut sein Auskommen zu haben. Interessanter aber ist eigentlich die Figur Warhol rund um die Factory, der, 36 Stunden lang das Empire State Building filmt, beziehungsweise seine Mitbewohner, und eben es verstanden hat, eine Gesamtinstallation aus lebenden Menschen zu schaffen. Wobei interessant wiederum ist, es gibt einen Text von Donald Cuspid, Kunsthistoriker, amerikanischer, der heißt Der Kult um den Avantgarde-Künstler, wo Cuspid sagt, dass Warhol im Grunde schon jemand ist, wo das Ganze kippt, wo also die Idee der radikalen Avantgarde schon in dieses postmoderne Beliebige kippt. Und er begründet das, er ist noch zu früh, um sagen zu können, dass Warhol im Grunde schon ein Vorbote ist von sowas wie diese heutigen Künstlerunternehmer Jeff Koons oder Damien Hirst. Aber er sagt schon, dass Warhol zwar einige Ideen der Moderne radikalisiert hat, nämlich diese Durchdringung von Kunst und Leben in seiner eigenen Person vereint, aber andererseits tendiert er schon als Figur zur Beliebigkeit. Im Grunde zur ideologiefreien Erschaffung bloßer Oberfläche bei gleichzeitiger Wiedererkennbarkeit. Also jeder Warhol ist wiedererkennbar, jedes Bild von ihm, aber es steht für nichts. Es steht im Gegensatz zu, sagen wir mal, Avantgarde-Ansprüchen wie den Situationisten nicht für eine Veränderung der Verhältnisse, sondern es steht im Grunde nur für schöne Farben und die Abbildung der modernen Welt in schönen Farben. Eine letzte Bewegung, kann man sagen, die nochmal versuchte, avantgardistische Impulse in Gruppenbewegungen auch gegen im Grunde schon Stars und Figuren wie Warhol zu entwickeln, war die Konzeptart, die sich seit den 60ern entwickelt hat. Allen voran vielleicht die Künstlergruppe Art and Language zu nennen, aber auch Einzelfiguren wie Dan Graham und Cavara, die ganz bewusst an einer Intellektualisierung und Entmaterialisierung der Kunst gearbeitet haben, weil ihnen der Spektakelcharakter und die Dominanz des Marktes zu viel geworden ist. Nach einem Motto von Solle Witt, dass allein die Idee des Kunstwerks eigentlich ausreichen kann und man dazu gar kein Werk mehr braucht, gibt es zum Beispiel von Art and Language tatsächlich so Dinge, dass in den Museen nur noch Texte präsentiert werden. Texte, die die Idee eines Werkes widerspiegeln oder die Reflexion zu einem Werk, aber das Werk selbst überhaupt nicht mehr relevant ist, sondern der Text selbst oder das Nachdenken über ein Werk das Werk ist. Der Kunsthistoriker Boris Kreuß schreibt, dass dies ein Weg sei vom materialistischen Kunstmarkt zur Freiheit des immateriellen und somit unverkäuflichen, untauschbaren. Wobei man sagen muss, dass wahrscheinlich auch das gescheitert ist, weil hier ein Problem zutage tritt, das im Grunde schon ganz früh bei Duchamp und seinen Readymates angelegt ist. Es handelt sich dabei zwar um eine Revolte gegen das eigene Betriebssystem Kunst, aber genau diese Revolte ist dazu verdammt, betriebsintern zu bleiben, weil das Nachdenken von Art and Language, um bei dem Beispiel zu bleiben, über den Kunstmarkt wird natürlich auch nur vom Kunstmarkt oder innerhalb des Kunstmarkts wahrgenommen und kann auch deswegen auch nur innerhalb des Kunstmarkts sowas wie eine Art interne Revolte auslösen. Die gesellschaftliche Revolte bleibt aus. Überspitzt könnte man dann sogar Herbert Marcuse zitieren, der der Meinung ist, dass die rebellische Wirkung der Kunst selbst dann ausbleibt, wenn diese sich explizit politisch artikuliert, da sie stets eben nur auf dem Feld der Kunst und damit innerhalb dem Feld der Kunst diese Artikulation machen kann. Im Wissen um die Wirkungslosigkeit toleriert deswegen nach Marcuse die Gesellschaft, die kapitalistische, die Kulturrevolte, was Marcuse unter anderem auch mit seinem Begriff der repressiven Toleranz fasst. Das Museum ist nun mal nicht die Straße. Und selbst das Happening auf der Straße wird in der Regel von der Polizei nicht aufgelöst, sobald die Polizei weiß, dass es sich um ein Kunsthappening handelt und eben nicht um eine Demonstration oder Ähnliches. Insofern sind sich übrigens, das aber nur als Fußnote, die kritische Theorie, aus der ja Marcuse kommt, und die Systemtheorie von Luhmann, obwohl sie wahrscheinlich politisch ganz anders geartet sind, sehr ähnlich. Weil auch Luhmann ja von geschlossenen Systemen und der System-Umwelt-Differenz redet, also davon, dass Systeme so also in der Gesellschaft verankerte Systeme, damit meint Luhmann alles Mögliche von der Universität, der Wissenschaft, der Justiz, der Medizin, bis eben hin auch zur Kunst, in sich so geschlossen, dass sie überhaupt keine Durchlässigkeit mehr haben zu anderen Systemen, was dann eben auch die tatsächliche Wirklosigkeit des Ganzen erklärt. Weil in der Kunst kann ich einen Riesenaufstand planen, im System der Medizin oder im System der Justiz wird es überhaupt nichts auslösen. Es bleibt im System der Kunst. Ja, jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo man im Grunde fragen kann, sind die Avantgarden gescheitert in ihrem Anspruch, die Gesellschaft zu revolutionieren, wenn sie es denn überhaupt je wollten, oder wollten sie nur die Kunst revolutionieren? Und wenn ja, wie kam dieses Scheitern zustande? Und da will ich kurz vier Thesen bzw. vier Denker, Autoren vorstellen, die je eigene Erklärungsansätze haben. Das eine ist der schon erwähnte Peter Bürger, der gesagt hat, dass die Neo-Avantgarde, also im Grunde all das, was nach dem Krieg kam, im Grunde schon institutionalisierte Avantgarde war, ein Ritual, das überhaupt nichts mehr konnte, weil es nur noch zitiert, was die alte Avantgarde schon niedergerissen hat. Dann gibt es von Boris Kreuz eine interessante Idee, einen interessanten Aspekt in seinem Buch über das Neue, dass die Erzeugung des Neuen, worauf der Kunstmarkt angewiesen ist, im Grunde nichts anderes ist als die ständige Plünderung des Profanen. Das heißt, die Kunst muss ständig sich aus dem Alltag Sachen rausgreifen und die ins Museum stellen. Schon vitalisiert sich die Kunst selbst. Dann gibt es einen ganz jungen Text von Thomas Raab, der sagt, dass die Kunstavantgarde einfach in den Subkulturen diffundiert ist und damit zum Style verkommen ist. Und es gibt einen etwas älteren Text von dem Otto Werkmeister, der sagt, dass die letzte Avantgarde im Grunde in den 70ern stattgefunden hat, als es noch so etwas wie eine linke argumentative Kultur gab und die dann in den 80er Jahren von einer Zitadellenkultur, sagt er das, aber man könnte es auch nennen, mit Debord-Spektakelkultur abgelöst wurde. Um in den Sound ein bisschen reinzukommen, will ich schon mal 1-2 Seiten Peter Bürger lesen. Ich will es jetzt aber nicht überstrapazieren, weil als Adorno-Schüler ist er doch, ja, das sind schwierige Sätze. Mit den historischen Avantgarde-Bewegungen tritt das gesellschaftliche Teilsystem Kunst in das Stadium der Selbstkritik ein. Der Dadaismus, die radikalste Bewegung, übt nicht mehr Kritik an den ihm vorausgegangenen Kunstrichtungen, sondern an der Institution Kunst, wie sie in der bürgerlichen Gesellschaft sich herausgebildet hat. Mit dem Begriff Institution Kunst sollen hier sowohl die kunstproduzierenden und die distribuierenden Elemente als auch die zu einer gegebenen Epoche herrschenden Vorstellungen von Kunst bezeichnet werden. Die Avantgarde wendet sich gegen beides. Gegen den Distributionsapparat, der mit dem Begriff der Autonomie betriebenen Status der Kunst und der bürgerlichen Gesellschaft. Erst nachdem im Ästhetizismus die Kunst sich gänzlich aus allen lebenspraktischen Bezügen gelöst hat, kann einerseits das Ästhetische sich rein entfalten, wird aber andererseits die Kehrseite der Autonomie, die gesellschaftliche Folgenlosigkeit, erkennbar. Der avantgardistische Protest, dessen Ziel es ist, Kunst in Lebenspraxis zurückzuführen, enthüllt den Zusammenhang von Autonomie und Folgenlosigkeit. Er macht das fest jetzt an den Readymades. In ihren extremsten Manifestationen setzt die Avantgarde dem nicht etwa das Kollektiv als Subjekt des Schaffens entgegen, sondern die radikale Negation der Kategorie der individuellen Produktion. Wenn Duchamp 1913 Serienprodukte wie sein Pissoir signiert und auf Ausstellung schickt, so wird damit die Kategorie der individuellen Produktion negiert. Die Signatur, die gerade das Individuelle des Werkes festhält, die Tatsache, dass es sich diesem Künstler verdankt, sie wird dem beliebigen Massenprodukt aufgedrückt, zum Zeichen des Hohns gegenüber allen Ansprüchen individuellen Schöpfertums. Jetzt kommt aber nach Bürger die Krux. Die Provokation ist abhängig von dem, wogegen sie sich richtet. Nachdem einmal der signierte Flaschentrockner als museumswürdiger Gegenstand akzeptiert ist, fällt die Provokation ins Leere. Sie verkehrt sich ins Gegenteil. Wenn heute ein Künstler ein Ofenrohr signiert und ausstellt, denunziert er damit keineswegs mehr den Kunstmarkt, sondern fügt sich in ihn ein. Er destruiert nicht die Vorstellung vom individuellen Schöpfertum, sondern er bestätigt sie. Die Grundthese Bürgers wird damit sehr schnell klar. Man kann einmal eine Provokation auslösen und diese radikale Infragestellung zu wiederholen, ist im Grunde Dekoration. Er nennt es, glaube ich, an einer Stelle auch so ähnlich. Das heißt also, die Post-Avantgarde ist zur Dekoration verdammt und reproduziert sich in alle Zeiten weiter selbst. dem würde wohl auch Boris Groys recht geben, weil wenn er von der Verkunstung des Profanen spricht oder schreibt, meint er, dass wenn die Avantgarde nach diesem Ready-Made-Prinzip ständig darauf aus ist, Neues ins Museum zu ziehen, aber im Grunde der radikale Gestus längst verbraucht ist, dann kann sie das Neue im Grunde nur noch dadurch schaffen, indem sie ständig Sachen, die bisher aus der Außenwelt noch nicht sozusagen geschluckt wurden, sich einverleibt. Das heißt also nicht mehr die radikale Form, das Ready-Made, ist das Entscheidende, sondern was zum Ready-Made wird. Und das nennt dann Groys die profane Welt da draußen. Die profane Welt gibt immer wieder viel her zum Neuen. Ich kann anfangen, Obdachlose abzulichten. Ich kann anfangen, Punks abzulichten. Ich kann anfangen, typisches Beispiel Richard Prince, ein amerikanischer Künstler, der Serien von Rockerbräuten ins Museum gehängt hat. Also sprich, aus Harley-Davidson-Katalogen sich die Bilder rausgerissen, wo barbusige Frauen auf Harleys sitzen. Dieser ganze Trash, der existiert, macht den Künstler natürlich interessant, wenn er es ins Museum hängt, weil bisher waren Rockerbräute auf Harleys noch nicht im Museum. Und so kann man das immer weiter treiben, bis wirklich die ganze profane Welt, wie Groys schreibt, musealisiert wurde. Und bis dahin wird sich da draußen wieder was finden, was man wieder sozusagen als Ready-Made ins Museum stellen kann. Sei es das eine Serie aus dem Playboy, sei es sonst was. Und insofern antizipiert die Kunst Avantgarde alles, von der Pornografie bis zur Trash-Ästhetik, weil sie eben diesen Input des neuen Provokanten braucht, den aber aus sich selbst nicht mehr schaffen kann, also ihn von außen holen muss. Wobei er dann natürlich verpufft, notgedrungen. Interessanter Aspekt ist der von Thomas Raab. Das Buch ist dieses Jahr erschienen. Sicherlich auch nichts Neues, aber er bringt es in einer Passage ganz nett auf den Punkt. Vor allen Dingen redet er auch jetzt mal wieder von dem politischen Element, weil er sagt, dass im Grunde mit dem Scheitern bzw. mit der Desillusionierung der 68er-Utopien auch die Kunstavantgarden in eine Art ja ironische Phase getreten sind. Das heißt, Künstler würden sich heute schämen, noch politisch leidenschaftlich Utopien zu benennen. Deswegen hat sich so eine Art allgemeine, ironische, distanzierte Haltung so über allen Dingen zu stehen entwickelt. Ich lese mal eine Stelle, die jetzt weniger mit Ironie zu tun hat, als mit der Tatsache, wie er meint, dass sich diese ganzen avantgardistischen Ideen subkulturell in der Gesellschaft ausdifferenziert haben und damit eben auch kein Zentrum mehr haben. Der Verlust des Identifizieren existenziell besetzten Glaubens an die Utopie äußerte sich nunmehr bloß noch oberflächlich im Charakter der Werke, die nunmehr nur noch in Subkulturen konsumiert werden und dessen Ansprüche auch nur noch den Erfolg innerhalb der Subkultur umfassen. Kunstwerke werden zum Zugehörigkeitszeichen einer bestimmten Gruppe. Avantgarde tritt oberflächlich, das heißt von anarchistischen Ansprüchen befreit, von einer epidemischen in eine chronische Phase ein. Zum Eintritt in die Kunstwelt seit den 80er Jahren in die Post-Punk-Welt, Hip-Hop-Welt, Art-Film-Welt, Gender-Welt, Kleinkunst-Welt, Lyrik-Welt, Deleuze-Welt und so weiter gehört heute das schiere Lippenbekenntnis, dass die eigene Subkultur allgemein vorne sei, auch wenn man gar nicht weiß, wo vorne und hinten sein soll. Und diese Vorderhand ganz offensichtlich bloß dem eigenen Wirtschaften oder Wohlbefinden dient. Die Utopie kann in Identitätssubkulturen, die auf Stammbeine in der Kunst, Film und Fetischmarkt stehen, in optimistischer Sichtweise als Ersatz für staatlich kontrollierte Therapieformen angesehen werden. Wichtig wird nunmehr, bei legendären Ereignissen einfach dabei gewesen zu sein und von ihnen zu berichten. So geht das dann weiter, wobei er dann auch ziemlich klar an einer Stelle sagt, dass es inzwischen eben auch keine Bewegungen gibt, sondern nur noch Schulen, also ich muss das jetzt auch nicht vorlesen, und diese Schulen haben dann ihre eigenen Symposien, das ist die Deleuze-Schule, das ist die Foucault-Schule, das ist dann auch die Leipziger Schule, also es ist atomisiert. Ein anderer interessanter Aspekt ist natürlich der, den Raab viel weniger ausführt als vor ihm Grail Marcus in Lipstick Traces, nämlich dieses Wegbrechen der klassischen Kunstavantgarde und dass plötzlich die Subkulturen Avantgarde-Status eingenommen haben. Bei Grail Marcus ist das ja so, dass in Lipstick Traces er sagt, mit Punk hat erstmals eine Subkultur, die nicht primär bildkünstlerisch war, die radikale Negation der Gesellschaft übernommen, die vorher nur Dada und die Situationisten eingenommen haben. Das heißt, ab Ende der 70er ist für Grail Marcus die Punk-Subkultur das gewesen, was die klassische Avantgarde beerbt hat. Heute sind wir allerdings an einem Punkt, wo es völlig egal ist, ob wir von Kunst-Avantgarde reden oder von Subkultur, weil weder das eine, sprich die Kunst-Avantgarde, noch Subkulturen wie Punk lassen sich mehr wiederholen. Es gibt seit Techno keine Bewegung mehr innerhalb des Pop, die subkulturelle Wirkung hätte. Und es gibt auch seit der Concept Art, wenn man so will, keine Bewegung mehr, die größer und sei es auch nur das Betriebssystem Kunst selbst in Frage gestellt hätte. Was es natürlich nach wie vor gibt, ist politische Kunst. Und da gibt es auch unterschiedliche Beispiele. Es gibt Beispiele, ich möchte am Ende zwei nennen, ein meiner Meinung nach negatives und ein meiner Meinung nach zumindest gelungenes. Ein Negativbeispiel ist mir aufgefallen, als ich vor 2 Jahren für die Konkret die große Retrospektive, wenn man das im Alter der noch jungen Künstlerin überhaupt sagen kann, von Josephine Maxzepper in Stuttgart besucht habe, wo dann tatsächlich so Fotos von Models zu sehen sind, die so ein RAF-Streichholzpäckchen einem offerieren. Wo also die Botschaft im Grunde ist, Terror ist zu Glam verkommen. Alle politischen Aussagen sind nur noch Mode und Style. Nur die Art und Weise, wie Maxzepper das Ganze inszeniert, drängt den Verdacht auf, dass ihre Kunst genau davon profitiert, weil die Kunst selbst ist auch nur Style. Das heißt, da waren zum Teil Vitrinen aufgebaut, wo situationistische Slogans wie Arbeiter niemals auf irgendwelche Dekolletés geschrieben waren und man fühlte sich wie in der Filiale von irgendeinem, was weiß ich, wie diese ganzen Firmen heißen, wo unglaublich teurer Schmuck angeboten wird. Nun ist allerdings der Punkt, über die Kritik an der Tatsache, dass der Kapitalismus ein Oberflächenphänomen ist, der es sogar schafft, radikale politische Gedanken einzusaugen, ist diese ganze Kunst von Maxzepper nie hinausgegangen, sondern ihrerseits hat sie im Grunde sich dieser Oberflächenphänomene bedient und man weiß nicht, wo steht die Künstlerin, was will sie damit sagen. Ganz komisch war auch eine Sache, wo sie ein Merve-Büchlein von Jean Baudrillard faksimiliert hat. Und das Werk heißt, Moment, ich muss nachgucken, ich glaube, Der ewige Spießer, genau. Über diesem Merve-Buch hängen Krawatte, kariertes Hemd, also so die Klamotten von einem typischen Banker, der zur Arbeit geht, und auf dem Boden Birkenstockschuhe. Laut einem Interview mit dem Spiegel will sie sagen, dass das den ewig gestrigen Demonstranten betrifft, den sie genauso spießig findet wie den Banker. Und spätestens hier wird eigentlich klar, dass sie, man kann von Birkenstock halten, was man will, man kann sie schrecklich finden, aber dass sie auch nur Stylekritik im Grunde betreibt, ohne eigentlich Position zu beziehen, was sie damit eben will. Also was ist der ewige Spießer? Oder ist nicht der ewige Spießer vielleicht sogar der Pop-Spießer, der an Style festmacht und das in Richtung dann eben Max Zapper gerichtet, was cool ist und was vorne ist. Kunst tatsächlich noch kapitalismuskritisch, wenn auch nicht im Sinne einer klassischen Avantgarde-Bewegung funktionieren kann, hat meiner Meinung nach eine Aktion im Zusammenhang mit der Kunsthalle Wien und den Künstlern Christoph Steinbrenner und Rainer Dämpf 2005 gezeigt, die für 2 Wochen in der Wiener Neubaugasse, das ist so die Einkaufspassage, die ganze Straße von allen Formen der Werbung gereinigt haben. Das heißt, alle Schrift und alle Werbung wurde überklebt mit gelben, undurchsichtigen Aufklebern. Und das hat dann doch zu einer sehr seltsamen Verfremdung entsorgt. Plötzlich sind Leute durch eine Straße gegangen, wo nicht mehr klar war, wo sie sich jetzt befinden. Andererseits aber war es dann doch klar. Also, weil H&M ist nun mal H&M und insofern findet man sich sogar, wenn alle Werbung weggeklebt ist, zu Recht. Und trotzdem sorgte dies für einen Moment der Irritation, weil die Leute erstmal bemerkt haben, wie viel Werbung in so einer Straße ist. Wie im Grunde die Straße gar kein öffentlicher Raum mehr ist, sondern ein einziger Werbebanner, der nichts anderes will, als dass ich mich da aufhalte, um zu konsumieren. Und durch dieses Wegfallen dieser Werbung und die totale Leere, keine Logos, keine Schrift mehr, wurde das plötzlich sichtbar. Nun ist allerdings, denke ich, Das waren zwei Künstler, Christoph Steinbrenner und Rainer Dempf waren die Ausführenden. Allerdings war das eine Aktion zusammen mit der Kunsthalle Wien. Also das war eigentlich schon eine Kollektivarbeit gewesen. Gibt es auch einen kleinen Katalog zu, der, glaube ich, noch erhältlich ist, der auch das ganz schön dokumentiert. Nun ist es allerdings so, dass es tatsächlich die Kunst wohl in den öffentlichen Raum eindringen muss, um wahrgenommen zu werden, wenn sie denn noch gesellschaftlich etwas verändern will, auch auf die Gefahr hin, dass sie dann gar nicht mehr als Kunst wahrgenommen wird. Weil, ich denke, diese Aktion in Wien wurde von den meisten Rezipienten nicht als Kunstaktion gesehen, weil der Subtext stand ja nicht groß an der Wand. Hier ist eine Kunstaktion. Allerdings ist das vielleicht gar nicht schlimm. Weil das ist vielleicht sogar die Chance, die Kunst noch haben kann, weil solange sie ihre Avantgarde-Spiele oder ihre selbstreferenzielle Bezüge auf die Avantgarde in den eigenen Kreisen weitertreibt, hat sie überhaupt keine Möglichkeit mehr, ja, bewusstseinsverändernd, sage ich mal, aufzutreten. Die nächste Veranstaltung der Reihe Kunst, Spektakel und Revolution findet am 7. Mai um 20 Uhr im ACC in Weimar statt. Hier wird sich Alexander Emanueli mit dem Surrealismus als revolutionäre Bewegung auseinandersetzen. Weitere Informationen zur Reihe sind zu finden unter www.bikur.aranka.de oder www.acc-weimar.de. Die Musik, die ihr hörtet, stammt von der Band Marvin. Dank für die Bearbeitung des Mitschnitts des Vortrags geht an die Redaktion Widerhall von Radio Korax. Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin.